Kundgabe 3733. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.4.1946. Kelch des Leidens. Liebe Gottes. Der Kelch des Leidens muss ausgetrunken werden, wollet ihr gesunden an eurer Seele, so dass dieser als Lichtempfänger eingehen kann, nach eurem Leibestode, in das geistige Reich. Ihr wisset es nicht, welchen Segen für eure Seele euch das Leid bringen kann. Ihr wisset es nicht, wie diese sich wandelt in kurzer Zeit, indem sich die dichteste Umhüllung derselben auflösen kann, wozu sonst weit längere Zeit benötigt wird. Euer Leben ist bemessen, es währet nicht mehr lange. Die Seelen aber stehen noch weit von ihrer Vollendung entfernt. Und ich will ihnen helfen, doch noch einen bestimmten Reifegrad zu erreichen, auf dass sie nicht eine neue Bannung in der Materie zu gewärtigen haben. Denn Letzteres erbarmet mich, und jeder einzelnen Seele möchte ich dieses Los ersparen. Euer Wille, die Seelenreife zu erlangen, ist sehr schwach. Und so würdet ihr noch viel Zeit benötigen, um jenen Reifegrad zu erreichen. Diese Zeit steht euch aber nicht mehr zur Verfügung. Und so wende ich darum Läuterungsmittel an, die wohl sehr schmerzvoll sind, doch überaus segenbringend sein können, so ihr euch nur in Demut und Ergebung in meinen Willen füget, so ihr nicht murret und klaget, sondern mich selbst an euch arbeiten lasset mit Mitteln, die guten Erfolg versprechen. Ich weiß es, dass ihr leidet, weiß aber auch, wie ihr frohlocken werdet, so eure Prüfungszeit auf Erden vorüber ist und ihr sie bestanden habet, wie ihr mir danken werdet, dass ich jene Mittel anwandte, um euch zu retten vor endlos langer Zeit erneuter Gefangenschaft in der festen Materie. Was ich euch jetzt erspare, das müsstet ihr im jenseitigen Reich ertragen, so ihr die Gnade habt, noch vor dem letzten Ende das Erdenleben verlassen zu können. Doch lebet ihr bis zum Ende, dann steht ihr in Gefahr, noch abzusinken, so ihr euch nicht zuvor völlig lösen könnet von irdischem Besitz. So ihr nicht zuvor zu der Erkenntnis gekommen seid, dass nur das geistige Leben wertvoll ist und dass das irdische Leben nur Mittel zum Zweck ist. Ein Mittel zur Erreichung der Seelenreife. Gebet alles, was ihr besitzet, hin, um die Seelenreife zu erlangen. Dann könnet ihr getrost das Ende erwarten. Dann habet ihr euer Ziel auf Erden erreicht. Ihr habt die Materie überwunden und seid reif für das geistige Reich. Der Erde Güter gebet freiwillig hin, um geistige Güter im Übermaß empfangen zu können. Denn diese werden euch weit mehr beglücken, als irdisches Gut euch je beglücken kann. Trinket den Kelch aus bis zur Neige. Wisset, dass ihr meine Liebe besitzet, ansonsten ich euch nicht so leiden ließe, denn das Leid ist für euch, die ihr mich anerkennet, ein Läuterungsfeuer, weil ich will, dass eure Seelen kristallklar eingehen sollen in mein Reich, weil ich will, dass euch das Licht und die Kraft meiner Liebe durchströmen kann, ohne das geringste Hindernis zu finden. Und verlieret nicht den Glauben an meine Liebe. Wer leidet, soll sich geliebt wissen von mir, denn ich ziehe ihn durch das Leid zu mir, wo er wahrlich dereinst Frieden und Seligkeit finden wird. Amen.